1. Die Familien des Stams Juda erhielten ihren Landenteil im Ostersten Süden, wobei sich Gebiet bis zur Grenze von Edom und zur Wüstin erstreckt. 2. Eine Sudlich Grenze begann am Sudlichen End des Salzmeers, Janor Gesarten der Bucht, die nach Süden ausgerichtet ist. 3. Von dort verlief die Grenze Sudlich des Skorpionen Passes nach Zinn, Ferti Weiter Sudlich von Kardeshbania nach Hezron hinauf und wante sich schließlich über Adar nach Karka. 4. Danach Ferti der Grenze verlauf über Asman bis zum Bark Ägyptens, im schließlichen Mittelmeer zu enden, dies bildet die offizielle Sudgrenze des Gebiets. 5. Die Ostlich Grenze wurde durch das Salzmeer bis zur Mündung des Jordans definiert, waren die Nordgrenze und der Meersbucht bei der Jordan-Mündung ihren Anfang nahm. 6. Die Grenze verlief dann aufwärts nach Bethogla, nordlichen Betaraber Vorbei und weiter hinauf zum Stein Bohens, der nach dem Sohn Rubens benannt war. 7. Von der Ebene Acre aus stieg die Grenze nach Tiberen und wandte sich nach Norden in Richtung Gilgal, das gegenüber dem Pass von Adamim Sudlich des Batches liegt, bever sie die Wasser von Ienskimisch und die Quell Rogel erregt. 8. Weiter verlief die Grenze durch das Tal Benhinnom Sudlich des Bergrückens der Jebusiter, also Jerusalem, und stieg zum Gipfel des Berges westlich des Hinnomtals am Norden der Ebene Repheim auf. 9. Vom Berggipfel aus bog die Grenze zur Quell von Neftoch ab, Ferti zu den Städten des Berges Ephron und wandte sich schließlich nach Bala, das Hütals Kerjat Jerim bekannt ist. 10. Von Bala aus verlief die Grenze westwart zum Gebirge Seer, Ferti nordlichem Bergrücken von Jerim, Orch Kesselen genannt, Vorbei und Stieg nach Betskimisch und Timna hinab. 11. Die Grenze setzte sich nordlich zum Bergrücken von Ekron fort, Bog nach Shikron ab, verlief über den Berg Bala nach Jabneel und indeed schließlich in der Kuz des Meers. 12. Die westlich Grenze wurde vollständig durch die Kuz des Großen Meers gebildet, womit die Osseren Grenzen für die Familien des Stams Juda festgelegt waren. 13. Gemmes der Anweisung des Herrn Josua erhielt Caleb, der Sohn Jephuns, einen besonderen Anteil in Erholb Judas, Namlich Kerjat Arba, die Stad des Stamvaters der Inakata, die Hut Hebron heist. 14. Caleb Jelang S., die Dri Son Enax, Skishai, Ahiman und Talmai, zu vertrieben, die als Nachkommen der Riesen Galten. 15. Von dort aus Zoga Weiter gegen die Einwohner von Debir, eine Stad, die in früheren Zeiten den Namen Kerjat sie vertrug. 16. Caleb versprach offentlich, das Dirgenage, der Kerjat sie für angreifen und eroben word, sein Tochter Axa zur Ehefrau erholt und solti. 17. Othniel, der Sohn von Caleb's Bruder Kinners, nahm die Stadt schließlich ein, woraufhin Caleb im sein Tochter Axa weiversprochen zur Frau gab. 18. Als sie zu im Zog, drang die sie in Dazu, von ihrem Vater ein Zusatzliches Stuck Ackerland zu erbeten, als sie dann von ihrem Esel abstieg, fragte Caleb sie nach ihrem Begehren. 19. Sie bat in ihm ein besonderes Abschiedsgeschenk, die sie in das Trockene Sudland verheiratet hat, und forderte Wasserquellen, daraufhin gab sowohl die Oberen als auch die Unteren Quellen. 20. Dies ist die Rechtmassagerbesitzung, die den verschiedenen Familien des Stams Juda Zugteil word. 21. Zu den Städten im Ostersten Süden Judas, die nahe der Grenze zu Edom Largen, Gehorten Kabzeel, Eder und Jagur. 22. Ibenso Zultan Kina, Dimona und Adada zu diesem Sudlichen Berserk. 23. Weitere Städte in dieser Region waren Kardesh, Hazer und Itnan. 24. Seif, Telemann Bielet gehorten ebenfalls zu den Siedlungen und der Sudlichen Grenze. 25. Dazu kamen Hazerhadatta und Kerijot Hezron, das auch als Hazer bekannt ist. 26. Amam, Schema und Malada waren weitere Ortschaften in diesem Gebiet. 27. Hazergada, Heshman und Betpele werden ebenfalls dem Stam Juda Zugsprachen. 28. Hazerschule, Beersheba und die umliegenden Dörfer bildeten einen wichtigen Teil des Territoriums. 29. Bala, Ijim und Isam gehorten ebenfalls zu den Städten im Süden. 30. Eltalad, Kessil und Horma waren weitere Siedlungen in dieser trockenen Region. 31. Ziklag, Madmanaran Sans Anna Zaltan Eben Falls Zum Erbi Judas. 32. Lebeit, Schilchim und die Enrimen Vervelstandigten die List der Instgism Nunanswanzig Stadti mit Eren des Uge Horigen Dorfern. 33. In der Ebene, DM Sojananten Tiefland, Befanden sich die Stadti Eshtale, Zora und Asna. 34. Sanoch, Enganim, Tapuak und Enam Largen Ebenfalls in Diesem Fruchtbaren Gebiet. 35. Jarmut, Adullam, Socho und Asika Waren Bedutendort in der Niederung. 36. Skarame, Adetame, Jedira und Gederotame Bildeten ein Grupp von Wirsenstadten samt ihren Landlichen Siedlungen. 37. Weiterhinge Horten Zenen, Hadaska und Migdalgad zu Diesem Bezirk. 38. Delian, Mispi und Joktil Waren Ebenfalls Teil der Stadti in Tiefland. 39. Lakish, Boskat und Eglin Stelten Weitere Wichtige Stutzpunkte dar. 40. Kaban, Lakmas und Kitlish Gehorten Ebensos am Territorium Judas. 41. Gederot, Bet Dagan, Namama und Makeda umfassen insgesamt sechsent Stadti mit den des Uge Horigen Dorfern. 42. Libna, Etta und Aschen Waren Weitere Siedlungen in der Region. 43. Jiftak, Asna und Nezib Gehorten Ebenfalls zum Landbesitz des Stamms. 44. Kayla, Aksib und Mareska bildeten ein Grupp von Neunstadten mit ihren Dorfern. 45. Ikren mit seinen umliegenden Ortschaften und Gehoften war ebenfalls Teil der Zuteilung. 46. Von Ikren bis zum Meer Gehorten Algebiet in der Nahe von Ashdod soe die des Uge Horigen Dorfer zum Stammesgebiet. 47. Ashdod und Gaza waren mit ihren Dualigen Ortschaften bis zum Barkegyptens eingeschlossen, wobei das Gross Meer die Natürliche Grenze bildet. 48. In der Gebirgsregion Largen die Stadti Shamir, Jatir und Socho. 49. Dana und Kerjatsana, das Hut de Birgenant Word, befanden sich ebenfalls im Bergland. 50. Anab, Ishtimo und Anim waren weitere Siedlungen in den Bergen. 51. Goshen, Holon und Gilo bildeten ein Grupp von Elfstadten mit ihren Landlichen Gebieten. 52. Arab, Duma und Ischan gehorten ebenfalls zu den Bergstadten. 53. Janam, Bet Tapuak und Afika waren weitere Ort in dieser Region. 54. Humter, Kerjat Arba, also Hebron, und Zia umfassen Neunstadti mit ihren Dorfern. 55. Maon, Carmel, Siphon due to Largen Ebenfalls im Gebirge Judas. 56. Jesriel, Jokdim und Sanoch waren weitere Siedlungen in diesem Bezirk. 57. Cain, Gibea und Timna bildeten ein Grupp von Zenstadten mit ihren des Uge Horigen Dorfern. 58. Halhul, Betzer und Jedda gehorten Ebenfalls zum Bergigen Erbesitz. 59. Marat, Betanot und Eltikon waren sechs weitere Stadti mit ihren Landlichen Siedlungen. 60. Kerjatbul, bekannt als Kerjat Jirim, und Rabba waren zwei zusätzliche Stadti mit ihren Dorfern. 61. In der Western Region befanden sich Betaraba, Middin und Sechicha. 62. Nibshan, die Saltstadt und die Engedi Vervelstandigten die List der sechs Wüstenstadt mit ihren Dorfern. 63. Es Jeleng den Juden Jedok nicht, die Gebusete aus Jerusalem zu vertrieben, weshalb dies bis zum Hütigen Tag gemeinsam mit den Nachkommen Judas in der Stadt Leben.